Hallo Freunde, mein Bruder und ich haben uns überlegt, dass wir mal ein klassisches Rant-Format machen, in dem ich frei und spontan auf Sachen reagieren kann und ihr einen ungefilterteren Eindruck von meinen Reaktionen bekommen könnt. Die erste Folge davon seht ihr heute. In Zukunft soll das regelmäßig erscheinen, aber meinen sonstigen Content nicht wirklich ersetzen, sondern einfach mehr oder weniger komplettieren. Viel Spaß. Blind. Low. Als erstes Thema möchte ich festhalten, dass letzte Woche am 8. März wie jedes Jahr der Weltfrauentag gewesen ist. Und wie jedes Jahr haben sich natürlich auf Twitter und sonstigen sozialen Medien ein paar Grabenkämpfe abgespielt, von denen ich schon bingo-mäßig einige Beiträge zitieren könnte und wüsste, dass die auf jeden Fall jedes Jahr wieder erwähnt werden. Was dieses Jahr ein bisschen anders war als sonst ist, dass nicht nur, was weiß ich, die zum Beispiel Heute-Show oder auch Extra 3 die üblichen Witze gemacht hat, sondern zum Beispiel auch No Hate Speech Germany sich an dieser Debatte beteiligt hat, beziehungsweise den Weltfrauentag zelebriert hat, und zwar mit einem äußerst wertvollen Beitrag, den du dann bestimmt nachher hier einblenden wirst, und zwar, dass Männer nicht entscheiden, was sexistisch ist und was nicht. Und ich meine, ich habe dann natürlich dreimal ganz langsam in die Hände geklatscht und mir gedacht, wow, vielen lieben Dank dafür, dass ihr dafür beitragt, dass alle sich gegenseitig in den Arm nehmen und einfach kein Hate mehr stattfindet. Spaß beiseite, ich bin der festen Überzeugung, dass es definitiv weniger Hass geben würde, wenn ihr diesen Beitrag nicht geschrieben hättet. Ich meine jetzt mal ernsthaft, sonderlich viel provokanter kann man sich doch eigentlich gar nicht ausdrücken, oder? Und ein bisschen doppelstandardmäßig seid ihr da auch unterwegs. Ich will eigentlich nicht immer das gleiche Spiel spielen, aber es ist schon so ein bisschen so, würde man das Mann durch irgendwas anderes ersetzen, würdet ihr das selber locker als Hate Speech wahrnehmen und definieren. Und apropos definieren, ich habe mich auf eurer Seite umgeguckt und eure eigene Definition von Hate Speech ist ja, dass eine abwertende Rede gegenüber einer Bevölkerungsgruppe ist, die irgendwie weniger privilegiert ist. Und ich denke, wenn man sich ein bisschen mit dieser Seite vom politischen Spektrum auseinandersetzt, kann man sich da ungefähr schon denken, wo die Reise ungefähr hingeht. Und dieser Beitrag wurde auch zu Recht vollkommen kritisch aufgenommen von der Twitter-Nutzerschaft, aber ihr habt das zum Glück relativ souverän und erwachsen darauf reagiert, indem ihr das ein oder andere mega lustige Meme als Antwort verwendet hat. Und an der Stelle muss man festhalten, dass bei Hate Speech Germany wirklich halt Leute sitzen, die damit ihr Geld verdienen, ja. Die sind vom, glaube ich, Europarat finanziert, suchen jetzt übrigens gerade auch eine Stelle als Vertretung für ein Jahr. Ist ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren, kann ich nur jedem ans Herz legen, der da seine journalistische Karriere starten möchte. Aber ganz ehrlich, mit allem, was ihr da tut, sorgt ihr doch eigentlich mehr oder weniger dafür, dass Leute sich vollkommen zu Recht aufregen, weil provokanter kann man sich nicht ausdrücken und unsachlicher kann man sich eigentlich auch nicht gegenüber Kritik äußern, als mit irgendwelchen unlustigen Memes, die so ein bisschen so wirken, als wollten Mit-50-Jährige auf einmal hip wirken. Das soll natürlich kein Age-Shaming sein. Wie der Wrestler. Ich hoffe, dass man das hört, was mein Kameramann im Hintergrund sagt, weil das ist wertvollere Input, als ihr zum Weltfrauentag gegeben habt. Und ansonsten kann man sich die Message auch nochmal genauer angucken. Nämlich, wenn Männer nicht entscheiden können, was sexistisch ist und was nicht, könnte man sich, glaube ich, theoretisch überlegen, warum ich mir da überhaupt Gedanken drüber machen sollte. Ich meine, wenn ich irgendwas sehe und mir dann denke, es ist sexistisch, müsste ich mir zeitgleich auch denken, ja, nee, ich kann es ja gar nicht entscheiden. Also warum sollte ich mir da überhaupt Gedanken drüber machen? Und das ist ja, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv und auch euren Zielen eigentlich entgegensätzlich. Ich meine, ihr wollt ja eigentlich gegen Sexismus, Rassismus und so weiter eintreten. Aber irgendwie zeichnet ihr dabei ein klassisches Feindbild vom klischeemäßig weißen, privilegierten Mann. Und ihr sagt ja auch selber, dass Frauen eine gesellschaftlich und strukturell benachteiligte Gruppe sind. Aber ich denke mal, wenn ich euch danach Infos zu fragen werde, werdet ihr einfach mit lustigen Memes antworten. Also kann man sich die Diskussion quasi auch sparen. Aber hey, ich habe mich echt auch bei euch beworben und vielleicht kriege ich ja den Job und dann wird sich da in Zukunft natürlich einiges ändern. Und das Blöde bei euch ist halt echt eigentlich, dass eure Ziele jetzt gar nicht so schlecht sind. Ihr seid, meine ich, antirassistisch, antisexistisch. Aber wenn man sich so zum Beispiel euren Twitter-Account anguckt, dann könnte man meinen, das ist so ein passionierter Sift-Twitter-Troll, der wirklich komplett alles reinwirft, um wirklich einfach das gesamte Internet zu trollen. Und naja, ich finde auf jeden Fall, was soll man sagen, man kann es besser machen. Gut, und was gab's noch? Diese Veranstaltung von Sargon of Akkad, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie allgemein bekannt ist, was da stattgefunden ist, aber der hatte eine Veranstaltung und die wurde quasi gestört von Leuten. Und aus irgendwelchen unspezifischen Gründen hat da so ein bisschen so eine Kontroverse stattgefunden, ob da jetzt irgendwie das angebracht war, wie sich verteidigt worden ist oder nicht. Ich fasse es einfach mal kurz zusammen. Ihr könnt euch das so vorstellen. Sagen wir mal einfach, ich mache eine Veranstaltung auf der Bühne und dann kommt eine Gruppe von maskierten Leuten reinmarschiert und schubst mich von der Bühne. Ob das halt mehr oder weniger angebracht ist, sich dagegen körperlich zu wehren oder nicht. Und ich weiß gar nicht, warum das kontrovers ist, aber meiner Meinung nach ist es da schon angebracht, sich zu wehren. Man muss jetzt nicht irgendwie versuchen, jemanden zu töten oder ernsthaft zu verletzen. Aber man kann auch nicht wirklich erwarten, dass man dann einfach von der Bühne geht, rausgeht und denkt, ja, okay, dann habt ihr meine Veranstaltung gestürmt. Also wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, mich maskiere und irgendwo reinstürme und das sind jetzt nicht Kameramann und ich, die da reinrennen, dann wirkt das ja auch bedrohlich auf Leute und dann muss man tendenziell schon damit rechnen, dass man unter Umständen auf Gegenwehr stößt. Mein Kameramann hat gerade gemeint, dass ich dazu noch ein Beispiel bringen sollte. Zum Beispiel, ich hoffe, man hat sein Beispiel gehört. Wenn man mit vorgeladener Waffe bedroht wird, muss ich zum Beispiel auch nicht warten, bis derjenige abdrückt oder ich muss auch nicht warten, bis ich geschlagen werde, sondern kann mich quasi dann schon der Nötigung widersetzen, die halt dadurch stattfindet, dass Leute bedrohlich auftreten und mich dann quasi von der Bühne schubsen wollten, obwohl ich das persönlich gar nicht will, sondern ich wollte meine Veranstaltung durchziehen. Ich hoffe natürlich, dass sich sowas in Zukunft nicht häufen wird. Spreche mich ganz klar gegen Gewalt aus und ich meine, Gegendemonstrationen sind ja schön und gut, aber dann wirklich die Veranstaltung zu stürmen und die Leute da zu bedrohen, geht meiner Meinung nach auch überhaupt nicht klar. Ich meine, das ist ja auch ein Aufbau von einer Drohkulisse, so, dass man da so auftritt, so martialisch und das exakt durchsetzen möchte. So. Ich sehe schon, wir brauchen hier noch einen anderen Kameramann, damit mein Bruder und ich hier gemeinsam vor dem Mikrofon stehen können. Gab es noch ein Thema, was ich behandeln wollte? Es gab noch eine Sache, die der gute alte Donald Trump die letzten Wochen gesagt hat, und zwar nach den School-Shooting in Florida hatte er die glorreiche Idee, ich glaube, auf die ist noch keiner gekommen, und zwar Computerspiele mit Gewalt in Verbindung zu bringen, weil halt viele Amokläufer an Schulen halt wirklich auch Computerspiele spielen. Und das ist natürlich mindblowing. Auf die Idee ist, glaube ich, noch keiner gekommen und das ist natürlich eine äußerst heiße Debatte. Aber jetzt mal ernsthaft, in den vergangenen 15 Jahren ungefähr wurden dazu, glaube ich, mehr oder weniger relativ intensiv nachgeforscht und ist einfach nie wirklich ein Zusammenhang festgestellt worden. Und das hat sich auch jetzt nicht geändert und die Experten sind sich nach wie vor einig, dass sich da kein wirklich kausaler Zusammenhang feststellen lässt. Also ist diese Debatte einfach wirklich aus der Luft gegriffen und voll Problem B, statt man sich wirklich dann nochmal mit Waffen und so auseinandersetzt. Aber naja, das ist halt das alte Problem in den USA, dass dann lieber auf Nebenkriegsschauplätze verwiesen wird, als das Problem an sich wirklich anzugehen. Ich meine, das ist natürlich allgemein bekannt. Mein Bruder und ich, wenn wir auf so eine LAN-Party gehen oder auf so eine Dreamhack oder so, ne, dann sind da die Leaks-Spieler, die Dota-Spieler und die haben alle Angst vor den Counter-Strike-Spielern, weil ja allgemein bekannt ist, dass die da jeden Moment durchdrehen könnten und einfach alles andere zusammenschießen. Ganz ehrlich, das ist kompletter Blödsinn. Und ich hoffe nicht, dass es so ein bisschen ist wie damals, dass dann wieder PC-Spiele so voll den schlechten Ruf haben, sondern dass das wirklich gesellschaftlich mittlerweile so verankert ist, das Wissen, dass Computerspiele und Gewalt keinen kausalen Zusammenhang haben. Sollte sich dann irgendwas ändern oder sollte es irgendwelche neuen Studien geben, die das Gegenteil darlegen, dann stehe ich dir natürlich auch offen gegenüber und bin bereit, meine Meinung zu ändern, aber bis dahin auf jeden Fall nicht. Eine Sache habe ich noch kurz am Rande mitbekommen, und zwar geht's um England, Krebs und da gibt es eine Kampagne, eine Anti-Krebs-Kampagne. Da ist auf dem Plakat so ein Wort abgebildet und man soll raten, was die zweite größte vermeidbare Ursache für Krebs ist. Und es ist halt Übergewicht, Fettleibigkeit. Und da regen sich Leute tatsächlich dann darüber auf, dass diese Werbung scheinbar Fettshaming sei. Und naja, das ist das alte Lied, dass Fakten scheinbar Gefühle verletzen und dann sind die Fakten scheinbar nichtig. Da wird behauptet, dass das gar nicht so sei und so, aber diese wissenschaftlichen Studien, die ich mir dazu angeguckt habe, legen das wirklich deutlich nahe, dass es zumindest einen Zusammenhang gibt. Aber das ist alles schon so eindeutig und das steht ja auch nicht zum Spaß, sondern die Leute wollen einfach gesunde Menschen und im Prinzip wollen die ja nur das Beste für die wirklich übergewichtigen Leute. Also es ist ja nicht schlecht für die, wenn die Gewicht verlieren. Ist natürlich kacke, wenn die dann draußen rumrennen und denken, oh nein, die Welt mag mich nicht oder so. Aber in irgendeinem Rahmen muss man ja wohl diesen Fakt äußern können. Ich meine, wie soll man es sonst machen? Da gibt's diesen Fakt und du musst ihn ja irgendwie an die Leute herantragen, die davon betroffen sind. Und viel sanfter kann man es meiner Meinung nach nicht machen. Sie werden jetzt da nicht irgendwie, da zeigt ja keiner mit dem Finger auf dich und sagt, ey, du fette Sau, du musst abnehmen oder so, sondern es ist wirklich einfach nur mehr oder weniger nüchtern dargelegt. Die erste vermeidbare Ursache ist natürlich Rauchen. Also an alle von euch, die rauchen und fettleibig sind, GG, unter Umständen. ich habe noch drüben ein Schild von unserem neuen Patreon. Soll ich das noch kurz in die Kamera halten? Ansonsten bin ich soweit thematisch noch durch. Ich kann aber die Gelegenheit nutzen, um mich bei meinen neuesten Patrons zu bedanken. Das ist der Pikmin-Fan HD. Vielen Dank für deine Unterstützung. Willkommen an Bord. Wir sehen uns auf Discord oder im nächsten Livestream. Wenn ihr mich auch bei Patreon unterstützen wollt, dann gibt's ja auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung. Was ihr von meinen vermutlich wöchentlichen Blylo-Rants haltet, könnt ihr mich ja gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wie gesagt, kein Ersatz für den sonstigen Content, sondern nur Ergänzung. Bis dahin, Freunde, bleibt logisch.